erfüllt von bunten Träumen, stehen wir beide Hand in Hand und wir schauen in den Himmel, schauen der Erde junge Pracht, die der Frühling und die Liebe nur für uns so strahlend macht. Schön ist die Zeit der jungen Liebe, dann liebt die ganze Welt im Sonnenschein. Wenn ich ein Dichter wäre, dann schriebe ich heute ein Liebeslied für uns allein. Ein Lied, das sagt, nun bin ich dein fürs ganze Leben und keinen anderen gibt es auf der Welt für mich. Schön ist die Zeit der jungen Liebe, wenn man sich zärtlich sagt, ich liebe.